Fast 2 Tage war die Nachricht, wie so oft in Nordkorea, absolute Geheimsache. Nicht mal die westlichen Nachrichtendienste waren informiert. Ganz in Schwarz gekleidet und sichtlich erschüttert, meldete sich dann am Montag die Nachrichtensprecherin im nordkoreanischen Staatsfernsehen in einer Sondersendung. Ich verkünde in größter Traurigkeit, dass unser geliebter Führer Kim Jong-il verstorben ist, an einer plötzlichen Krankheit auf der Reise zu einer Veranstaltung. Es ist der größte Verlust für unsere Partei und der größte Trauerfall für unser Volk. Das Land muss nun die Traurigkeit in Stärke umwandeln und unsere Schwierigkeiten überwinden. Die Sorgen sind groß im Land. Rund 1/4 der Bevölkerung hungert, so die Schätzungen des Welternährungsprogramms. Nordkorea ist völlig isoliert und es droht wieder ein harter Winter, weil durch starke Regenfälle die Reisernte im Sommer schwer beschädigt wurde. Am Tag der Trauer wird darüber in Nordkorea offiziell aber nicht gesprochen. Das Fernsehen zeigt Bilder von weinenden Schülern, Müttern. Selbst die Soldaten sind in Tränen aufgelöst. Sie alle liegen am Boden und schlagen verzweifelt auf die kalten Steine. Das Staatsfernsehen zeigt Bilder, wie sich die verstörten Menschen vor den prunkvollen Denkmälern im Land verneigen. Die Staatsspitze ordnet eine Trauerphase bis zum 29. Dezember an. Die Beisetzung soll am 28. Dezember in Pyongyang stattfinden. Schon vor einem Jahr wurde die Nachfolge in der Kim-Dynastie geregelt. Der 3. Sohn von Kim Jong-il, Kim Jong-un, soll das Land regieren und auf den großen Tag im nächsten Frühjahr vorbereiten. Dann wäre sein Großvater, Staatsgründer Kim Il-sung, 100 Jahre alt geworden. Journalisten dürfen nur selten einreisen, Touristen werden auf Schritt und Tritt verfolgt. Pyongyang에 온 것을 환영합니다. Willkommen in Pyongyang. Nur wenige tausend Touristen dürfen jedes Jahr nach Nordkorea reisen. Das macht das Reiseziel so geheimnisvoll. In der Hotelbar stehen Studenten in T-Shirts mit Hammer und Sichel, trinken Bier für umgerechnet 50 Cent und schwärmen von den Erlebnissen wie Isaac, ein Backpacker aus Holland. Es war schon immer das Reiseziel, das mich am meisten interessiert hat. Es ist so mysteriös und unbekannt. Dann habe ich jemand getroffen, der schon hier war, und er hat mir gesagt, es gibt nichts Besseres. Vielleicht eine Reise zum Mond. Die meisten Touristen sind im Yanggakdo-Hotel untergebracht. Es liegt auf einer Insel in Pyongyang und kann dadurch besser überwacht werden. Ausländer dürfen sich in Nordkorea nicht frei bewegen. Sie müssen, wie wir, bei der Einreise ihre Handys und Navigationsgeräte abgeben. Über jeden weiteren Schritt entscheiden dann die freundlichen, aber regimetreuen Aufpasser. Die meisten Gäste kommen aus China, Europäer sind vergleichsweise selten. Aber ein 28-jähriger Schwede verbringt hier sogar seine Flitterwochen, weil er und seine Frau Nordkorea so sonderbar finden. Es fühlt sich an wie ein Traum. Alles ist so still und gelassen. Die Menschen sind so klein. Das verwirrt einen zwar, aber ich weiß ja, in welchem Land ich bin. Hier ist alles sehr gut organisiert. Die Nordkoreaner zeigen alles, was das Regime für sehenswert hält. Das Wahrzeichen der Stadt ist der 170 Meter hohe Juche-Turm am Ufer des Taedong. In der Nacht leuchtet die rote Blume auf der Spitze des Gebäudes wie eine Fackel über der sonst dunklen Millionenmetropole. Juche, das ist der Name für die eigene kommunistische Weltanschauung, die Staatsgründer Kim Il-sung entwickelt hat. Nach der langen Besatzungszeit sollte das Land nie wieder abhängig sein, erklärt uns oben auf dem Turm die einheimische Reiseführerin Peun Son. Juche steht für Eigenständigkeit. Es ist eine revolutionäre Idee. Unterhalb des Turms musiziert eine Gruppe in Uniform. Im ganzen Land wird offiziell der Tag der Befreiung von den Amerikanern gefeiert. Am 27. Juli 1953 war der Koreakrieg nach 3 Jahren beendet. Nordkorea und Südkorea befinden sich seitdem technisch gesehen immer noch im Kriegszustand. Beide Länder haben zwar ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet, für einen Friedensvertrag hat es aber nie gereicht. Mit dem Papier war die Teilung Koreas in Norden und Süden besiegelt. Die jungen Frauen spielen Gitarre, Ziehharmonika und singen unter der Beobachtung ihrer Vorgesetzten. Das ganze Land bereitet sich auf den Ausnahmezustand vor, die 100-Jahr-Feier für den ewigen Präsidenten Kim Il-sung am 15. April. Noch heute trägt jeder Bewohner eine Anstecknadel mit einem Bild des geliebten Führers an der Brust. Vor 17 Jahren übergab er auf dem Sterbebett die Macht an seinen Sohn Kim Jong-il. Die Folgen der Erbdynastie bekommen wir bei unserer Reise an unserem zweiten Tag in einem Kinderkrankenhaus zu sehen. Es regnet seit Wochen in Strömen, auch auf dem Weg von der Hauptstadt Pyongyang in Richtung Süden in die Hafenstadt Jeju, vom Showroom des Landes in das Armenhaus. 2 Stunden fahren wir auf einer löcherigen Betonpiste durch die schöne Landschaft. Die Natur ist unberührt, die Wiesen sind satt grün. In der Kornkammer Nordkoreas wachsen Reis, Mais, Gerste, Weizen und Kartoffeln. Auf großen Tafeln mit roter Farbe sind die Vorgaben des Sozialismus zu lesen. Lasst uns für die verabredeten Ziele in diesem Jahr hart arbeiten. Wir begleiten die Hilfsorganisation Kap Anamur, die schon zum 2. Mal in diesem Jahr einspringt. Geschäftsführer Bernd Göken will überprüfen, ob die gespendeten 100 Tonnen Sojabohnen und 1000 Tonnen Reis die Hungernden auch erreichen. Im Vergleich zu anderen Katastrophen ist es sicher wenig, was wir sehen dürfen. Wir werden nur die kleine Spitze des Eisbergs sehen. Ich möchte gar nicht mir ausmalen, wie es in vielen Bergdörfern aussieht, wo wir sicher niemals hinkommen werden. Es ist ja eigentlich so bei den Nordkoreanern, sie wollen das Gute zeigen, das Positive. Nun zeigen sie uns auch mal das Negative, wenn auch nur ungern, wenn auch mit Schwierigkeiten. Aber wir haben es gesehen und mit ein bisschen Fantasie kann man sich halt auch ausmalen, dass es noch viel, viel schlimmer ist. Überall sehen wir Bauern mit bloßen Händen in den satten grünen Feldern wühlen. Große Flächen sind überflutet. Selbst Soldaten packen mit an und versuchen, die Reisernte zu retten. Was wir kaum sehen, sind Traktoren. Das Land ist nicht in der Lage, eigene Fahrzeuge zu produzieren. Auf der Autobahn nach Jeju gibt es so wenig Verkehr, dass sogar Kinder zwischen den Büschen auf dem Mittelstreifen sitzen. Alte Autos und Busse werden auf der Straße repariert. Auf den Landstraßen sind viele Fußgänger und Ochsenkarren unterwegs. Sie kämpfen sich durch tiefe Pfützen, Schlamm und Geröll. Fahrradfahrer kommen uns entgegen, bepackt mit Säcken voller Grünzeug. Vieles sind selbstgepflückte Kräuter. Was wir sehen, ist halt, dass die Menschen hier den täglichen Überlebenskampf kämpfen. Ihre Aufgabe ist halt, irgendwie was zu essen zu finden. Wir sehen die Leute auf den Feldern, die nach etwas suchen zu essen. Die Ernte ist noch zu weit weg. Aber selbst diesen Mais, der noch ganz jung ist, haben einige dann gesagt, ja, das schmeckt super, wenn der noch so ganz frisch ist. Es wird immer nach was Essbarem gesucht. Wir wissen natürlich auch, wenn es Winter hier ist, dann ist es fürchterlich kalt. Und da gibt es natürlich dann auch die Probleme, dass die Leute die Wohnung nicht heizen können. Also das Leben in Nordkorea muss schon sehr hart sein. Wir begegnen zwischendurch auch Militärlastern. Weil der Sprit fehlt, fahren sie mit Holzvergasern. Die Soldaten auf der Ladefläche sind von einer stinkenden Rauchwolke eingehüllt. Der Grund für den desolaten Zustand im ganzen Land sind neben dem Missmanagement auch die Wirtschaftssanktionen der internationalen Gemeinschaft. Weil das stalinistische Regime in Pyongyang die Gespräche über sein Atomwaffenprogramm abgebrochen hat und stattdessen Langstreckenraketen und Bomben testet, ist Nordkorea völlig isoliert. Der Mangel an Öl zwingt die Anwohner, in den kalten Wintern bei minus 30 Grad das letzte Brennholz zu suchen. Im vergangenen Winter lag die Durchschnittstemperatur in den grauen Wohnblöcken angeblich bei 7 Grad. Wenn es jetzt regnet, verschärft die Erosion in den gerodeten Bergen die Naturkatastrophe. Park Jun-oh ist Direktorin für auswärtige Angelegenheiten in der Region Jeju. Sie hat Karriere gemacht in der Kommunistischen Partei und durfte deshalb im vergangenen Jahr nach Kaiserslautern reisen. Dort hat sie vor allem der deutsche Wald beeindruckt. Überall waren Bäume zu sehen. Bei uns sind sie alle abgeholzt. Und ohne Bäume spült der Regen die Erde auf die Straße. Deshalb sage ich, wer 10 Bäume in unserer Region pflanzt, ist wirklich ein Patriot. In Deutschland hat sie aber auch gravierende Mängel beobachtet. Das Gesundheitssystem zum Beispiel sei in Nordkorea für alle umsonst, schwärmt sie. Die Aussage ist zynisch, denn der Zustand der Kliniken ist mit dem in den 50er Jahren in Deutschland zu vergleichen. So jedenfalls beschreibt ein Arzt die Situation, selbst in der Hauptstadt Pyongyang. Wir dürfen das Kinderkrankenhaus in Haeju besichtigen, in der Provinz Südwanghae, und sind beim Anblick der ausgemergelten Kinder erschüttert. Ich habe Bauchweh, hatte 3 Tage Durchfall, flüstert der 5-jährige Kim Jin-Song leise und hält sich dabei die Hand auf den Bauch. Der starke Regen der letzten Wochen hat das Trinkwasser verunreinigt und die Situation für die geschwächten Kinder in der Region verschlimmert. Kinder, die wir jetzt hier auf der Station gesehen haben, denen geht es ziemlich schlecht. Das sind ja auch alles die akut unterernährten Kinder. Die sehen halt deutlich älter aus, so vom Gesicht her, und haben halt insgesamt stark abgenommen. Bernd Göken besucht die Kinderklinik in Haeju schon das 2. Mal in diesem Jahr. Anfang des Jahres erreichte ihn der verzweifelte Hilferuf der nordkoreanischen Botschaft in Berlin. Wir brauchen dringend Lebensmittel. 2005 hatte das stalinistische Regime in Pyongyang alle NGOs aus dem Land geworfen und wollte sich aus eigener Kraft helfen. Die Situation hat sich seitdem weiter verschlechtert, beklagt die Direktorin der Klinik, Jang Gum Son. Wir haben hier sehr viele talentierte und begabte Ärzte. Aber uns fehlen Milchprodukte und Lebensmittel, um die Kinder schnell aufzupäppeln. Einige Geräte hier funktionieren noch, aber ich fühle mich sehr schlecht, weil wir die Kinder nicht medizinisch versorgen können. Das einzige Röntgengerät in der Kinderklinik kommt aus China. Es ist kaputt. Auch im Operationssaal sieht es nicht besser aus. Er ist verlassen. Vor 10 Jahren war er mit Spendengeldern von Kap Anamur gebaut worden. Und deshalb wirft Bernd Göken einen kritischen Blick in den OP. Und das Narkosegerät da hinten? Langsam, also kaputt geworden. Nordkorea investiert etwa $0,50 pro Jahr und pro Person in die Gesundheitsfürsorge. Das berichtet Amnesty International. Obwohl die Versorgung katastrophal ist, fühlen sich die überforderten Mütter wenigstens geborgen in der Kinderklinik mit ihren Kindern. Sie klopfen ihnen auf die Brust, streicheln den Kopf und summen koreanische Kinderlieder. In den Zimmern ist es ansonsten mucksmäuschenstill. 50 Ärzte und 30 Schwestern kümmern sich um die akut unterernährten Kinder. Die 200 Betten sind zur Hälfte belegt. Neben Lebensmitteln fehlen vor allem Medikamente. Wir sehen ja nur wenige Kinder stationär. Die meisten Kinder werden zu Hause sein, weil es wird ja klar, hier passiert nichts. Also hier gehe ich hin, wenn ich vielleicht Verwandte habe, die hier arbeiten oder irgendwie. Ich denke, die meisten Dramen werden sich zu Hause abspielen. Die werden wir nicht sehen. Die Dankbarkeit für die Nahrungsmittelhilfe aus Deutschland ist sehr groß. In Haeju haben sie den Lebensmitteln schon einen neuen Namen gegeben. Sie warten auf die nächste Ladung Anamur-Reis. Die Hungersnot und das Elend auf dem Land sind aber nicht mehr zu übersehen. Eine Veränderung der Notlage ist nur möglich, wenn sich das Land öffnet. Wir beobachten einige neugierige chinesische Delegationen. Sie helfen aber nicht der hungernden Bevölkerung, sondern interessieren sich eher für ein Joint Venture statt für Menschenrechte. Der Nachbar im Norden hat der Demokratischen Volksrepublik Korea bereits in einem Rekordtempo gezeigt, wie Planwirtschaft im 21. Jahrhundert funktionieren kann. Mit einem radikalen Wandel vom Kommunismus zum Kapitalismus. Auf der Rückfahrt fahren wir an überschwemmten Feldern und braunen Flüssen vorbei. Durch das Unwetter der vergangenen Wochen hat es auch viele Tote gegeben. Chö Bong-yo ist Leiterin der Überschwemmungsgebiete. Sie zeigt uns eine Straße, die angeblich 7000 Soldaten mit bloßen Händen wieder aufgeschüttet haben, nachdem die Fluten sie weggerissen hatten. Offiziell waren die Lastwagen nicht in der Lage, sich im Schlamm zu bewegen. In Wahrheit fehlen die einfachsten Geräte, selbst Traktoren sehen wir nur selten. Das ist ja eigentlich hier die Kornkammer des Landes, aber 80% der Ernte sind zerstört. Früher haben wir unseren Reis an andere Provinzen verteilt, aber jetzt reicht das nicht mal mehr für uns aus. Zurück in Pyongyang treffen wir die 17-jährige Kochschülerin Wang Gum-ok auf einer Tanzveranstaltung. Die großen Sorgen der Landbevölkerung sind ihr unbekannt. Ich will ein Meisterkoch werden. Ich hoffe, dass ich irgendwann einmal unseren geliebten Führer bekochen darf. Es wäre mir eine Ehre. Ganz unten angekommen, in der U-Bahn von Pyongyang, fahren wir ein paar Stationen mit den alten Waggons der Berliner S-Bahn. Ein Highlight für Touristen und für die Helfer von Kap Anamur eine willkommene Abwechslung. Ja, also ich finde, das ist das Bizarre an Nordkorea. Gestern haben wir halt in Jeju gesehen, wie schlecht es den Leuten geht, die starken Regenfälle, die stark unterernährten Kinder. Heute fahren wir in der U-Bahn, fahren auf den höchsten Turm hoch, 170 Meter hoch. Das ist schon ein sehr starkes Gegenbild zu dem, was wir gestern gesehen haben. Aber auf der anderen Seite zeigt es vielleicht auch, wie viel Potenzial Nordkorea hat. Also, dass sie vieles schaffen können, und vielleicht ist es auch irgendwann mal so weit, dass es allen Menschen hier besser geht in diesem Land. Wir steigen wieder aus und stehen an den bombastischen Haltestellen vor den überdimensionalen Gemälden von Staatsgründer Kim Il-sung, dem ewigen Präsidenten. Er wird bis heute verehrt wie der Guru einer Sekte. Dem Volk werden noch immer blühende Landschaften versprochen. In Wahrheit droht jedoch erneut ein harter Winter in bitterer Armut und Isolation. Mit Hilfe der Juche-Ideologie wird auch der totalitäre Überwachungsstaat gerechtfertigt. Von den Arbeitslagern und der Armut auf dem Land bekommt eine deutsche Reisegruppe aber nichts zu sehen. Ich spüre eine gewisse Unzufriedenheit bei den Reisegästen mit der Informationslage, und viele kommen, um sich ein eigenes Bild zu machen. Reiseleiter Christoph Palm drückt sich sehr diplomatisch aus über die einseitigen Gruselgeschichten der Medien. Der Weg der deutschen Reisegruppe ist ungewöhnlich. Sie verlässt Nordkorea wieder mit dem Zug über die chinesische Grenze und fliegt dann von Peking nach Seoul, um einen Eindruck von Südkorea zu bekommen. Es ist sehr viel strikter, härter und wahrscheinlich auch schmerzreicher für die Menschen, diese Teilung zu verarbeiten, als das damals in Deutschland der Fall war. Gefreut über die Nachricht vom Tod des Diktators aus dem Norden haben sich nur konservative Gruppen in Südkorea. Sie sind heute in Seoul auf die Straße gezogen, wie der Teilnehmer der Demonstration Choo Son-hee. Wir begrüßen die Nachricht vom Tod Kim Jong-ils. So viele Menschen sind verhungert, und er ist auch verantwortlich für den Tod unserer Seeleute nach dem Untergang eines südkoreanischen Kriegsschiffes. Auch für die Toten durch einen Granatenangriff auf unsere Inselgruppe im vergangenen Jahr. Deshalb haben wir uns hier versammelt, um die Nachricht zu feiern. Wie es wirklich weitergeht in dem völlig abgeschnittenen Nordkorea, ist schwer vorauszusagen. Selbst der südkoreanische Geheimdienst hat die Nachricht aus dem nordkoreanischen Staatsfernsehen erfahren. Nach der Staatstrauer wird die Machtübernahme von Kim Jong-un vermutlich von den typischen Reflexen begleitet. Dabei werden aber eher Raketen und keine Atomwaffen getestet. Der Grund: bei jedem weiteren Test würde Nordkorea auch das kostbare, aufbereitete Material für seine Kernwaffen verschwenden. Und die Atombombe ist das einzige Argument, weshalb sich die Welt große Sorgen macht und zu Verhandlungen mit dem brutalen Regime bereit ist. Der junge Diktator Kim Jong-un entscheidet nämlich jetzt mit einem Knopfdruck über den Einsatz von Massenvernichtungswaffen.